Faire leur bruit à faire à la réalité, on ne peut croire que là du port du port fluvial fleur que la réalité. Wo bist du jetzt? Du hast dich verirrt. Fleur. Bist du in Frankfurt? À droite. À gauche. Je ne sais pas. Ça permet de... Oder in Paris. Finalement, là, ça permet de... je sais pas, on peut dire. Alors ça transpose... Parce que moi, je vais vivre avec ça. Ah. Entre... Je veux dire tout simplement... Bon. Bist du jetzt? Man muss sich ja auch befragen. Ob das jetzt im Augenblick Theater ist oder Wirklichkeit. Man muss sich ja auch genauso niemals, was man aber nicht, das weiß ich auch nicht, genauso noch so stark sind, die wir in unserem Kopf haben, die wir in unserem Sinne haben. Ja, vielleicht können wir auch tatsächlich richtig übersetzen. Das heißt, übersetzen, so dass wir sie in einem Wald wiederhören. Ist man immer Gast. Und was ist Wirklichkeit? Le bruit, très bien. Ah oui, la réalité quand elle sort du trou. Ah oui, la sortie, ya. Yeah. Rien? Ist das ein Tannenwald? Ja. Ja? Ja. Hab ich nicht gehört. Nein. Ah oui, la réalité quand elle sort du trou. Das ist der Wald? Und links vielleicht die Wirklichkeit. Wo es nur Sand gibt. Wo bist du jetzt? rechts. Links. Mais c'est en même temps vrai. Sand. So, so. So, so, oui. Vielleicht so. Fleur.